Pussy kann. Meine auch, ist doch richtig fetzig. Da kann man wenigstens so tanzen. Bin ich nicht swingig? Ja, und wie bin ich? Fetzig. Du gelauscht, was? Ich doch nicht! Nur ich möchte diese schrecklich laute, eklige Musik anstellen! Kulturmuffel! Kultur! Quatsch! Blödsinn, Muffel! Ich gehe wieder und wehe, macht das Ganze nochmal so laut! Geh ruhig, wir machen es nicht mehr so laut! Jawohl, so ist es! Wir machen es noch lauter, nicht, Heini? Ja. Wir lassen uns doch von der nichts verbieten! Was fällt dir ein, du missratene Schwester? Tja, jetzt fällt dir nichts ein, was? Jetzt habe ich gesagt, wie es ist. Jetzt werde ich das ganz leiser drehen, diese eklige Kassette rausholen und eine wunderschöne Musik auflegen. Das ist doch mal Musik. Hä? So, und das lasse ich jetzt drauf, denn da habe ich wenigstens auch was davon, wenn ihr Musik hört. Was kann das schon werden? Gut. Kein Computer mehr. Trompete, wie altmodisch. Kein Trommelsimulator. Kein Stimmenverzerrer. Widerlich. Was machst du mit meiner Kassette? Was willst du sagen? Ich reiße das Band heraus. Ah, das kannst du nicht tun. Das ist doch noch Musik. Eine Zumutung! Derartig starke Musik! Mono! Stereo! Mono! Lass dir nicht hören! Ausgerät! Jetzt habt ihr den Knopf ausgerissen und ein paar andere Schalter auch noch. Die ganze schöne Kultur! Du bist ein Muffel! Das habt ihr nun davon. Nun können wir nicht die schreckliche Musik hören, jetzt können wir auch nicht die gute Musik hören. Wieso, was haben wir denn davon? Was hat die jetzt davon? Das haben wir davon, wir alle. Ach was, Heini, hier brauchen wir doch keine Vorwürfe zu machen. Diese Gans da ist doch reingekommen und hat es gestört. Gans! Gans! Dafür bin ich eine ganze Gans, du bist eine Viertelgans. Ja, du bist eine Viertelplutzun. Das will ich nicht sagen. Spür mal meine Faust. Heini, verteidige mich. Heini, verteidige mich. Nein, ich werde jetzt versuchen, das Ganze... Wer hat da geschrien? Ich, die wollen mich töten! Das finde ich ja eine Unverschämtheit, wo doch ich, dein Beschützer, direkt im Nachbarraum sitze. Jawohl. Oh, Beschützer! Gestört, dass ich lache? Du hast ja schon. Stimmt. Hä? Das Gerät ist wieder heil! Nein, was ist das denn? Musik nennen die das! Mir unverständlich! Jetzt leg ich nochmal meine Musik rein! Findest du auch bestimmt auch besser! So! Lass das! Jetzt kommt meine rein! Ein Nett! Ja, ist toll, was? Ei, komm, lass uns swingen! Ja, swingt man! Aber nur in Mono! Nein, in Stereo! Nein, in Mono! In Stereo! Mono! Stereo! Was soll man denn dabei tanzen? Vorsicht, du Rekorder! Er fällt runter! Was musst du auch so dran rumziehen? Jetzt ist er endgültig kaputt! Und du bist schuld, Doris! Nein, du bist schuld, Heini! Heini, du bist schuld! Heini ist nicht schuld! Hab genau gesehen, dass Doris das Gerät runterschubst hat! Kann gar nicht sein, denn das war ja Heini! Ach, ihr seid mir alle zu doof, bis auf Otto Karl. Geh, tschüss! Ich komm mit! Und nimm mir fälligst eine Kassette mit! Endlich mal wieder was essen! Da sind wir uns ja alle einig. Es muss sein. Essen macht Spaß. Essen ist toll. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Da ist aber nichts mehr. Ach was? Na, dann musst du eben in die Speisekammer gehen. Warum ich? Sei doch mal ein Kavalier, Heini. Was ist das? Ein Klavier? Habe ich mir gedacht, dass du sowas nicht kennst. Kennst du denn ein Klavier? Nee, was ist das? Hab ich mir gedacht, dass du das nicht kennst. Ach, halt auch. Hier ist auch nichts. Also, wer geht zur Speisekammer? Die Speisekammer? Ich hab doch vor 3 Stunden euch gesagt, dass ich alle Vorräte aus der Speisekammer hierher gebracht hab. Glaub ich nicht, ich hab Hunger und ich werde jetzt nachgucken, jawohl. Vielleicht ist da eine Maus in der Speisekammer. Muss aber eine große Maus sein. Hier ist nichts. Autsch. Hilfe! Hilfe! Ein Geist! Hilfe! Was ist denn da passiert? Ich hab da war jemand! Lass uns mal alle in die Speisekammer gehen! Also wissen Sie, ich meine, das war doch selbstverständlich für einen richtigen Butler wie mich. Nachdem ich gemerkt hatte, dass im Schloss nichts mehr für mich abzustauben war, weil es ja leider abgebrannt war. Da dachte ich mir, ich schließe mich Ihnen an, falls Sie meine Hilfe noch auf Ihrer Weltraumreise brauchen. Ja, wie schön. Nur ein Problem ist da. Wir haben nur Sauerstoff für 4 Personen. Das bedeutet, ein Überflüssiger muss weg. Ich bin ganz sicher nicht überflüssig. Ich mache hier alles sauber. Ja, Und ich fliege hier, ja. Ich fliege auch hier. Ich auch. Ha, Doris. Ich koche. Das kannst du ja schließlich nicht. Sonst würde ich ja elendig verhungern. Und ich weiß als Einzige, wo die Buttermilch hier versteckt ist. Das ist ein Grund, dass du es mir sagst. Oder du fliehst von Bord. Nö, einer von den Männern muss von Bord. Dann wissen nur wir beide, wo die Buttermilch ist. Na, ich weiß es ja jetzt noch nicht, hä? Ja, ich sag's dir dann. Auch nicht schlecht. Könnten wir nicht einfach auf einem sauerstoffhaltigen Planeten zwischenlanden und den Tank auffüllen? Kluger Junge! Dann zeig mir mal so einen Planeten. Es ist doch bestimmt einer in der Nähe. Haben Sie eine Ahnung? Wir haben hier schließlich keinen Weltraumkreuzer. Ich meine, so schnell sind wir nun auch nicht. Das dauert schon noch eine Weile, bis wir irgendwo ankommen. Wir wollen zum Barnardstern, ja, ja. Zum Barnardstern? Ja, doch, Sie hören richtig. Ja, und für den Flug dahin haben wir eben nur Sauerstoff für 4 Personen. Sie können ja aussteigen und schieben. Haha, tja, aber vielleicht könnten wir das Raumschiff etwas beschleunigen, um das Sauerstoffproblem zu entschärfen. Na dann mal ihn nach. Hä? Los, packen Sie Ihre Handschuhe an und gehen in den Maschinenraum, machen das mal schneller. Ich werde mein Bestes geben, Sir. Ja, los, bitte. Danke für Ihr Vertrauen in mich. Ach, halten Sie. Ach nee, er ist schon weg. Vielleicht hätte ich ihm sagen sollen, dass man diesen großen roten Ring auf der Wand nicht anfassen darf. Lebensgefahr. Ah, ich habe ein bisschen gedöst. Ach, Herr Ottokar? Ja? Sie sind doch der Stärkste hier an Bord, oder? Ja, natürlich. Hä? Könnten Sie mir bitte mal helfen, diesen Ring von der Wand zu lösen? Ja, ich komm schon. Aber Ottokar, Ach, du meine Güte. Otto, ist dir was passiert? Otto, ich werde mal eben nachsehen. Ihr entschuldigt mich. Yeah, ich komm mit. Und du, Doris? Ich komme auch. Otto, was machst du denn da am Fußboden? Du hast doch hoffentlich nicht den Ring berührt, hä? Oder hast du mir wieder nicht zugehört? Otto, nur sag doch was. Otto! Er will nicht! Ich werde ihn mal ein bisschen durchschütteln. Wo ist Eduard? Der ist mir jetzt nicht so wichtig, Heini. Otto! Hey, Otto, du Henner! Ottokar, tu doch nicht so, als ob du tot bist. Tot bist? Tot bist? Na, und wenn schon. Wenn Sie nicht tun, was ich sage, wird er nicht der Einzige bleiben, der eine verpasst bekommt. Wie? Sehen Sie die Pistole in meiner Hand? Ich weiß, damit umzugehen. Edward, das hätte ich wirklich nicht von Ihnen gedacht. Du Schuft! Ich möchte nicht ohne ausreichend Sauerstoff zum Barnardstern reisen. Sie werden also tun, was ich sage. Frechheit! Räumen Sie als Erstes die Leiche da weg. Was, die Leiche? Haben Sie ihn etwa umgebracht? Sie Mörder? Nein, seine eigene Schusseligkeit wurde ihm zum Verhängnis. Also, räumen Sie ihn weg. Was weiß ich wohin. Am besten, Sie werfen ihn ins Weltall. So weit kommt das noch! Und dann? Seien Sie froh, wenn wir Sie nicht ins Weltall schmeißen! Ich habe diese Pistole. Ich weiß, mit ihr umzugehen. Und mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Der spuckt die Kirschkerne bestimmt überall hin! Nicht ablenken jetzt. Das ist ja wohl eine Frechheit. Also, wo sollen wir hinfliegen? Ja, genau. Als ob ich Ihnen nach allem, was ich Ihnen gerade angetan habe, jetzt noch trauen könnte. Ich schließe Sie jetzt alle in einer Kabine ein. Und wer fliegt dann? Ich. Also los jetzt. Weg hier. Ab dafür. Los, komm, Otto. Nun steh doch nicht so an. Otto. Er bewegt sich nicht. Blöd, Mann. Dann lass ich dich eben hier liegen. Jawohl. Sei doch ruhig, du Spinner! Es macht nichts trotzdem. Ich habe eine Idee, wie wir rauskommen. Aber bitte, ich bin ruhig. Ja, ist auch besser so. Geh ich eben alleine hier raus. Kann ich mal bitte erfahren, was das für eine Idee ist? Ganz einfach. Ich werde es euch erzählen. Und trotzdem bist du ein Spinner. Doris, ich werde es dir erzählen. Komm mit. Ja, okay, bitte. Okay. Na, ich bin ja nicht so. Natürlich, jetzt siehst du auch. Ich werde jetzt mit aller Kraft gegen die Tür laufen, die wird dann einbrechen und wir sind frei. Oh, gut, Heini. Tolle Idee. Ja, finde ich auch ganz toll. Darauf bin ich nicht gekommen, ganz ehrlich. Schön, dass wir immer noch so intelligente Menschen in der Familie haben. Ja, Heini, bitte. Du bist mir direkt ebenbürtig, Heini. Okay, geht los. Tolle Idee, aber die Durchführung war dienlich. Geh mal weg, Doris. Jetzt zeige ich dir, wie man das macht. Mit Anlauf mache ich das. 1, 2, 3. Au! Mein schöner Kopf. Seid ihr alle doof? Pass auf mich. Heini, möchtest du es nicht doch mal versuchen? Vielleicht klappt es ja noch mal. Wir beide zusammen, Heini. Gute Idee, machen wir. Also los. 2, 3, 4. Oh. Heini, hast du mir getan? Mann, wenn du mich da zwischen der Tür und dir einklemmst. Ja, das war doch nicht mit Absicht gemacht. Doris, hast du eine bessere Idee? Doris, wo bist du? Oh, da oben, der Lüftungsschacht. Da ist das Gitter weg. Doris, bist du da? Hier oben. Wollte ich auch. Kommst du ein hübscher Weg. Aber wohin denn? Durch die Ventilationsschächte. Komm, Heini. Komm doch mal raus, Doris. Ich kletter zuerst. Schwupp. Ihr müsst mich nämlich beide raufheben. Schön frisch hier in der Röhre. Muss es ja auch. Ich höre irgendjemand vor mir klettern. Vielleicht ist es ja ein Poltergeist. Bitte was? Ein Poltergeist. Ja, willst du mir jetzt unbedingt Angst machen? Du wolltest ja vorne sein. Stimmt. Was ist es nun? Bin noch nicht dran. Bist du das, Otoko? Was ist denn da vorne los? Hey, was macht ihr da? Zusammenstoß im Weltall. Ich bin's nur. Ja, leider. Das war kein sehr herzlicher Empfang. Nimmst du übel, dass du so den toten Mann gespielt hast. Jetzt versuch dich mal in die Rohre zu drehen, sonst kommen wir ja nicht weiter. Geht nicht. Du musst hier nur rückwärts weiterklettern. Gut. Geht das dann langsam mal weiter? Hey, ich schlafe gleich ein. Nicht schubsen. Ich bin kitzlig an den Füßen, Mathilde. Wenn du mir deine Füße immer ins Gesicht hältst. Oder hinten ist der Ausgang. Komm, Kinder. Kinder! Ja, okay, Opa. Nanu, wo sind wir denn hier? Das kenne ich gar nicht. Ja, irgend so ein Raum. Das sieht aber verdammt nach einem bewohnten Raum aus. Das wird Eduards sein. Ja, das ist meine Kabine. Was machen Sie denn da? Ich werde euch jetzt fertig machen. Ich habe eine gute Idee. Wir fliegen in diese doofe Rohranlage zurück ohne mich. Ich habe da was ganz anderes. Und wenn uns denn nachkommt? Edward, sag mal. Ja? Siehst du diese schöne Vase hier? Nein. Kann ich mir die mal ausleihen? Siehst du diese schöne Pistole? Ja, ich stelle sie auf wieder frei zurück, die Vase. Und nicht kleckern. Eine Pistole. Sag mal, Doris, hast nicht auch eine? Ich? Nein, warum sollte ich? Nun reicht's. Ich mach jetzt Schluss mit euch. Oh nein! Ich zähle bis 10. 1, 2. Ich geh erstmal ins Ohr. Tschüss! Du bleibst hier. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanu, wo kommt denn der Alarm auf einmal her? Hä? Hä, was ist das? Beunruhigend. Wir sinken! Wir sinken! Wie? Wir stürzen! Ach, verdammt! Mann über Bord! Oh, der Arme! Mann über Bord! Hilfe! Ach, du meine Güte. Ich helfe Ihnen, gib doch Ihre Pistole, so kann ich nicht helfen. Ja, bitte. Danke. Panik! Oh ja, Panik! Warum? Mann über Bord! Oh ja! Na? Mann über Bord! Achtung! Hilfe! Also? Oh, ich sterbe! Ottokar stirbt! Nein, das habe ich doch nur so gesagt. Ottokar stirbt, mein Gott! Hey, Ottokar! Heini, gib mir mal die Pistole! Da, nimm! Mann über Bord! Wir sinken! Ja, wirklich! Ach, was? Ja, aber warum haben wir denn dann den Alarm an? Hä? Geben Sie mir jetzt bitte meine Pistole wieder, Herr Heini. Ich hab die nicht mehr. Die hat Doris. Doris, würden Sie mir bitte die Pistole wiedergeben? Ach, ich finde, die steht mir gut. Ist das eigentlich jetzt in Mode? Ja, toll, Doris. Ich beneide das so. Oh, schauen Sie mal aus dem Fenster. Ja? Das dürfte wohl der Grund für den überraschenden Alarm sein. Ein schwarzes Loch. Mit Schrotz habe ich meine Pocketkamera gar nicht dabei. Ich glaube, der Film wäre sowieso unterbelichtet. Ich meine, beim schwarzen Loch. Alle Mann an die Geräte, wir müssen hier weg. Ja, lass uns das schwarze Loch abschießen. Los, wo sind die Steuerknüppels? Ich gehe mal in die Laserkanone. Hey, Idiot, ach, was willst? Hör mal, ich krieg Kopfschmerzen. Ich stelle erstmal den listigen Alarm ab. Tu das. Komisch, ich kann das schwarze Loch nicht abschießen. Ach, Idiot, versuch lieber ihn wegzusteuern. Das geht auch nicht, das Ding zieht uns an, wenn wir nur da reinfallen. So viel Chaos im Weltraum. Ach, ich komme so erleichtert vor. Warum denn das? Vielleicht, weil ich mich schon in meine Moleküle auflöse. Immerhin ist das da hinten ein schwarzes Loch. Und wir haben noch nicht die was für ein schwieriges Wort. Eine Unsterblichkeit haben wir die noch nicht, nee. Ja, wir wollten doch zum Barnard. Alles nur Chaos. Hier endet wohl die Reise. Hey, Eduard, wo bist du? Mir ist mit einem mal so schlecht. Ja. Hey, schaut mal im Computer an. Ich habe die Sternkarte mit der wirklichen Sternansicht verglichen. Und dabei fällt auf, dass der Stern Barnard fehlt. Und da wollen wir doch hin. Moment, das werde ich nochmal etwas vergrößern. Kirschen essen. Ja, siehst du, er fehlt, Heini. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist er in das schwarze Loch gefallen. Könnte sein. Dann müssen wir vielleicht auch dahin. Natürlich, Logo. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir werden hier sowieso angezogen. Was passiert denn nicht, wenn wir in ein schwarzes Loch fallen, Doris? Das weiß niemand so genau. Aber wie wäre es, wenn wir das Ganze mit etwas größerer Geschwindigkeit machen? Hey, vielleicht bringt das ja was. Mir ist so schlecht. Na, dann spring doch über Bord. Ja, ich werde lieber aussteigen. Der spinnt ja wohl. Ich gehe jetzt in die Schleuse. Viel Spaß! Danke, Sir. Hey, ist er? Nee, hol ihn mal auf den Monitor, das ist eine Frechheit. Moment, haben wir gleich. Haha, der ist ja ganz grau überall. Hätte vielleicht doch einen Raumanzug mitnehmen sollen. Sehr lustig finde ich das nicht, aber auf jeden Fall sind wir es weniger. Vielleicht bestehen da noch mehr Chancen, dass wir durchkommen. So ein Selbstmörder, der hätte mir nicht passiert. Wenn ich sterben würde, dann bestimmt nur aus Tollpatschigkeit. Nun ja, nun können wir nur noch warten. Ja, why not? Sag mal, warum hast du denn die ganze Sichtfenster ausgeschaltet, Doris? Um Energie zu sparen oder wie? Nun können wir ja gar nichts sehen. Nein, Natürlich, um Energie zu sparen. Ach, irgendwie... Ich mal rausgucken. Ja, ich irgendwie auch. Na, dann mach doch mal das Lichtfenster an. Na, nu, ist ja alles ganz weiß. Unmöglich. Ja, guck doch selbst. Finde ich lustig. Naja, bisschen dunkel die Sterne. Und ein bisschen hell, ich kann ja kaum was sehen. Da ist erst eine Sonnenbrille auf, du Volltrottel. Nu, reg dich mal nicht auf. Na, das werde ich ja wohl noch entscheiden dürfen, wenn ich mich aufrege. Du Riesenrhinoceros! Danke, ich gehe in die Vorratskammer. Ich hab Hunger. Oh ja, es macht Spaß. Ich denke, wir haben nichts mehr. Essen ist ver... Ja, kann ich auch getäuscht haben, ne? Panik! Oh ja. Irgendwie hätte ich mal Lust, die nächsten Planeten anzufliegen und zu landen. Ich möchte mal gerne sehen, was das für ein Planet ist. Ja, dann tu es doch. Na, ich brauche wohl noch euer Einverständnis, ha? Meins hast du nicht, Heini. Ha. Meins hast du. Wenn ihr mich kurz entschuldigt, ich möchte gerne mal rausbekommen, wo Gaga... wie hieß der Planet? Barnard. Genau, den möchte ich jetzt rausfinden, wo der ist. Danke. Ja, dich geht's in die Speisekammer. Denn Essen macht Spaß. Ja, was hast du rausgefunden? Ja, also wenn wir so weiterfliegen, dann könnten wir eigentlich genau auf ihn raufstoßen. Wollen wir das denn? Nö, Moment, ich lass mal durch den Computer den Planeten rot im Sichtfenster erscheinen. Ja, So, ach ja, da hinten ist das. Wollen wir da hinlanden? Ich habe eine tolle Nachricht, ja! Oh, fein, haben wir noch Vorräte? Nein, wir haben überhaupt nichts mehr. Jetzt kann ich endlich meine Diät halten, ohne andauernd in Versuchung zu geraten. Toll, nicht? Na, Mann, gut, dass ich noch meinen Reservekuchen habe. Ah, du willst mich doch nicht verführen, Heini. Nur mich selbst. Krümel doch nicht so! Alle die Krümel, die du runterschmeißt, könnten wir doch essen! Ja, genau. Ach, ihr wollt auch was abhaben? Ich nehme das Riesenrhinoceros zurück. Macht nichts. Ich sagte, ich nehm's zurück. Ja, und ich sagte, macht nichts. Das ist genau das gleiche, als wenn... Ja, ist auch egal. Nun gib schon. Was? Du Geizhals, gib mir ein Stück Kuchen. Friss! Siehst du jetzt aus? Du kannst ja gar nicht richtig essen. Na, hör mal. Ich habe immer noch am ordentlichsten zu Tisch gegessen von uns allen. Ja. Wie lange müssen wir jetzt noch warten, bis wir endlich da sind? Moment. Ob ich schon abnehme? Ja, mindestens 5 Kilo. Das freut mich. Dann brauche ich jetzt nur 72. Ja, wir sind gleich da. Ih, Mathilde, du wirst ja immer dünner. Oh, wie schön. Dann passt mir noch das Sonntagskleid, was ich mir vor 20 Jahren gekauft habe. Ich dachte schon, ich müsste es wegwerfen. Oder Doris schenken. Tja. Das wäre wirklich zu schlimm. Wie wär's, wenn wir jetzt mal bitte anfangen, jetzt mal zu landen? Ja, soll ich an die Laserkanone gehen? Und ich in die Speisekammer. Essen macht Spaß. Ich denke, da ist nichts mehr. Stimmt, aber zu sehen, was man alles nicht essen kann, das ist umso besser. Jawohl. Oh, das nimmst du zurück. Heini, meine Frau ist noch die klügste an Bord. Ja, die klügste, aber nicht überhaupt. Ja, so der klügste Mensch ist hier an Bord, jawohl. Naja, auf jeden Fall, wie wär's dir? Ich meine, irgendwie... Wollen wir nun landen oder auf dem Planeten zerschellen? Keif doch hier nicht so rum, Doris. Ich keife uns nie etwas. Na. Nee. Doris! Dann lande ich eben allein. Oh, es wird gestritten. Sehr gut. Übrigens, es war nichts in der Speisekammer. Ach, sag an! Naja, es hätte ja was wachsen können. Mein Gott, Mathilde. Also, bei diesem Knopfdruck werde ich jetzt Landedüsen anschalten. Thank you. los! Spreche Countdown! Achso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 plus 1, 2, 1, 1 minus 1. Ha, wir sind gelandet! Sieht ganz so aus! Ich steig nicht als Erster aus! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Ich steig aus als Erste! Hm? Mit oder ohne Hörmerzug? Moment, wenn ich das mal aufhören. Nee, das kann man auch ohne machen. Dann geh mal vor, Schwesterchen. Allerdings, vorsichtshalber will ich mir doch den Rauchanzug anziehen. Hier, der Reißverschluss klemmt. Au! Entschuldige. Haha, das glaub ich dir nicht. Ich werde jetzt raussteigen. Ja, jetzt zieh mir auch meine Anzug an. Dein Reißverschluss klemmt. Au! Entschuldige. Ah ja, sicher. Also, Mathilde, du bist die Nächste! Zieh dir den Raumanzug an! Das mach ich aber allein! Ja, mach mal! So, Moment! Nein, Eisverschluss glänzt! Entschuldigung! Naja, ich geh jetzt den Frost raus! Nun, dann werde ich auch rausgehen. Ja. Könnt ihr mich alle hören, Kinderchen? Ich bin nicht dein Kinderchen! Nein, du bist nur mein Kind! Hahaha, ich bin dein Schwesterchen! Euer Schwesterchen! Kannst du mich hören? Ja! Und du, Honey? Ja! Das klang aber nicht so überzeugend! Ja! Komm, und du, Otto? Ich kann dich hören, Liebste! Rosamunde! Das hat mir schon lange niemand mehr gesagt. Ja. Ich glaub, ich fang dann an zu lachen. Ich hab dich gerne, Mathilde. Oh! Ruhig, Honey. Du hast überhaupt kein Verständnis für Gefühle. Oh, und deine Augen, Mathilde. Wie findest du meine Augen? Oh, deine Augen. Sie sind wie Spiegeleier. Zwei große, schöne Spiegeleier. Du kannst das sagen. Jetzt wurde ich auf die Ebene von Spiegeleiern zu reden. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Hey, seht ihr, was ich sehe? Sei ruhig, wir reden gerade über Spiegeleier. Hey! Wie zwei schöne, große Spiegeleier. Deine Augen. Ah, und deine Haare spielen. Ah. Ja, total, du bist süß. Und deine Nase ein kleines Radieschen. Nein, du bist ja so gemein. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mein ganzer Arm und Zug ist schon ganz nass, also wirklich. Hey, wenn ich das hier mal anhören. Hä? Wir reden gerade über Gemüse. Hey, da wollte ich Butter nicht. Ah, oh, bist du gemein zu mir. Jetzt gerade, wo ich auf die Welt bin, von Buttermilch zu reden. Nein, ich höre mich mal jemand an. Da vorne ist der Tempelruhe und Sterblichkeit erreichen. Und stark? Ach ja, deswegen waren wir da. Endlich sind wir am Ziel unserer Träume, Mathilde. Wo sind denn Heini und Doris? Die haben sich erstmal diesen anderen Tempel da angesehen, der noch viel weiter weg war. Ich hatte keine Lust mehr zu laufen, du wohl auch nicht. Mathilde! Ja, meine Gedanken, ich bin etwas verwirrt. Da sind so viele Zeichen auf der Wand, schau! Ja, da ein Pfeil. Er zeigt auf diesen Stein. Das muss er sein! Wie bitte? Ich glaube, wenn wir diesen Stein anfassen, wird er unsterblich. Das wäre, glaube ich, ein wenig zu einfach. Ja, weißt du, dann sind wir unsterblich. Und Heini und Doris nicht. Heini könnte von mir aus gern unsterblich sein. Von mir aus auch, aber Doris doch nicht, oder? Nee. Also siehst du, da hat Heini eben Pech gehabt, wenn er sich andauernd mit dieser Doris abgibt. Wir fassen jetzt den Stein an und gehen zurück zum Raumschiff und fliegen nach Haus. Du kannst sie doch nicht hier aussetzen, auf dem Barnardstern. Wir würden nehmen. Ach, fassen wir jetzt mal den Stein an. Ja, ganz so recht wohl ist mir nicht dabei. Ich mach's mal. Heini, wo bist du? Ja, hinter dir! Ha, du Faulpelz! Lass uns mal zu den anderen gehen. Die müssten eigentlich da hinten irgendwo sein, im anderen Tempel. Kommst du oder kommst du nicht? Ja, ich komme schon. Keine Angst. Na, dann ist ja mal gut. Aber komm endlich, sei nicht so langsam. Ist doch eine Schnecke schneller. Ja, laber nur. Sie sind aber nicht hier. Frechheit. Verstecken Sie nur. Du, ich hab mir das nochmal überlegt, Ottokar. Was denn? Ja, und zwar fände ich das gar nicht so schlimm, wenn Doris und Heini mit uns nach Hause kommen würden. Eben hast du noch ganz anders gesprochen. Ja, stell dir doch mal vor, wir beide sind ja jetzt unsterblich. Und Heini und Doris, die sind dann nicht sterblich. Und wenn die dann sterben, dann beerben wir sie. Aha! Da hinten sind sie auch schon. Hallo, Heini! Hallo! Gott, was bist du da? Nun komm schon! Ich renne hier schon die ganze Zeit rum. Doris! Ja? Sag mal, wie viel Geld besitzt du eigentlich im Augenblick? Nicht viel. Ich meine, sehr viel habe ich ja eigentlich nicht mit. Nein, ich meine überhaupt. Ach, überhaupt? Du. Ich meine, das meiste ist ja im Kasselstone-Schloss geblieben. Hä? Also nichts. So kann man es auch nicht sagen. Ein bisschen besitze ich noch. Also für eine Buttermilch wird es noch reichen. Sag, wenn du mal sterben würdest, wer würde denn eigentlich erben? Mein Ex-Mann? Und Heini und ihr vielleicht auch ein bisschen. Aha. Und wie ist das bei dir, Heini? Ja, also ihr würdet eigentlich alles erben. Kommt ihr jetzt endlich? Ja. Habt ihr das gehört? Was? Doch, ich hab auch was gehört. Hört es sich nicht gut an. Da höre ich so Trommeln. Die Eingeborenen kommen, um aus uns die Schrumpfköpfe zu machen. Idiot! Mach uns doch nicht allen Angst! Ja, verduften wir! Und wohin? Vielleicht nach hinten, da kommen doch die Trommeln hier. Oder nach vorne, da habe ich auch Trommeln. Links sind Trommeln, rechts sind Trommeln. Willst du nach oben? Ihr verkennt den Ernst der Lage. Wohin müssen wir ja schließlich? Na, ich gehe jedenfalls wieder zurück in den Tempel, aber schön schattig. Nicht, du läufst doch in deinen eigenen Tod. Ich denke, das sind keine. Also, wie doch, wir müssen hier jetzt irgendwo eine versteckte Falltür finden. Was hat man denn davon, unsterblich zu sein, wenn man aufgespießt wird? Lass mal suchen. Ich krabbel hier so ein bisschen die Wände. Hä, du bist unsterblich? Ich meine, wenn ich unsterblich bin, was hätte ich denn dann davon? Na so, ja. Das ist natürlich klar. Vielleicht hier? Au! Ah, hier klingt es hohl. Hier, los, lass uns diese Falltür hinausziehen. Verdammt nochmal, hau, helf mir doch mal jemand. Ja, hau ruck. Ja, lass uns doch da reingehen, ne? Ein bisschen dunkel und modrig, es riecht nach Tod. Aber das kann ich jetzt nichts anhaben, wo ich unsterblich bin. Was? Du bist unsterblich? Ich meine, wenn ich unsterblich bin, ja. Das ist ganz praktisch, siehst du hier? Was? Ja, eine kleine Röhrenbahn. Da siehst du nicht die Röhre, die gläserne Röhre. Ah ja, scheint sogar in Betrieb zu sein. Hey, Moment! Ist die überhaupt schnell genug? Ich glaube, hinter uns kommen nämlich diese Trappel-Indianer. Warum überlegen wir dann und steigen nicht ein? Ob die auch 5 Stundenkilometer fährt? Ich sitze schon! Ich nicht. Ich überlege mir gerade, ob ich nicht lieber kämpfen soll, als mich da hineinzuzwängen. Naja. Hey, jetzt setze ich mich auch hin. Halt, erst ich! Ich sitze ganz hinten. Wer fährt jetzt eigentlich? Da muss doch lieber noch ganz vorne. Hier gibt es nur einen Knopf. Den werde ich jetzt einfach mal drücken. Kinderchen, ich habe ein ganz dummes Gefühl. Es wird zu heiß. Und die Erde ist auch nicht mehr so schwarz, sondern eher rötlich. Vielleicht sind wir ein Vulkan und wir wir sind eben in der Mittelpunkt des Vulkans und sprengen gleich raus. Der Mittelpunkt eines Vulkans wäre schön, aber wenn das hier der Mittelpunkt dieses Planeten ist. Wie hält man das Ding wieder an? Vielleicht mit dem gleichen Knopf? Glaub kaum. Wie wär's mit Abspringen? Wohin? Hier ist ja nur eine gläserne Röhre. Dö, ich meine, wenn man hinten rausspringt, dann ist man noch mit drin. Vielleicht besser als nichts. Autokar, drück nochmal den Knopf. Ja. Ist ja doll. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden noch schneller. Ach was, schau, ich drücke ganz lange drauf und wir werden nicht schneller. Habe ich aber schon das Gefühl. Ach was, um es dir zu beweisen, halte ich jetzt die ganze Zeit den Finger rauf. Nimm den Finger weg! Au! Wir werden schneller, wir müssen schnell abspringen, bevor wir das nicht mehr können bei dieser Geschwindigkeit. Ich spring nicht ab, das ist mir viel zu schnell. Deine Schuld. Sie verdammt nach Wasser an. Ja, löscht wohl nicht diese Hitze hier. Aber ich glaube, wenn das Wasser jetzt an die Hitze kommt, dann gibt es eine Explosion. Kann ich mir nicht vorstellen. Ungemütlich hier, wir sitzen direkt vor einem Vulkan. Aber wenigstens sind wir nicht mehr in diesem Tunnel. Ja, was jetzt? Au, ich bin verletzt. Kümmert sich denn gar keiner um mich? Wir müssen erstmal eine Idee haben, wie wir hier wegkommen. Ich sterbe gleich. Ich verblute. Nee. Ah, Ottokar. Oh, Ottokar, du bist ja überall ganz rot. Heini, mein Freund. Heini, helfe mir. Ja, ich werde versuchen. Auf dich kann man sich nur noch verlassen. Ja, ich werde irgendwie versuchen, eine Trage zu finden. Ich will aber hier bleiben. Trag mich doch jetzt nicht irgendwo hin. Oh, Ottokar. Wie traurig mich das stimmt. Sag du doch auch mal was, Doris. Ich kann doch nicht sagen. Ich weiß auch nichts. Ich versuche irgendwie. Moment, ich suche irgendwas zu verbinden. Macht's gut. Auch du, Mathilde. Und ärger mir Heini nicht so. Nein, Heini, auch wenn du so guckst. Ich gehe nicht, ich weine. Ja, ist schon traurig. Otto, wach doch bitte wieder auf. Komisch, dass es gerade Otto erwischt hat, wo er doch unsterblich war. Was? Er ist unsterblich? Ja, wie ich. Ich meine, er würde ja unsterblich geworden sein. Nicht wahr? Irgendwie glaube ich dir deine Werden worden sein. Die Sprüche nicht mehr. Ist er nun unsterblich oder nicht? Er ist doch tot. Irgendwie stimmt's. Dann war die Frage nicht ganz so günstig. Ottokar, komm doch bitte wieder zu uns zurück. Da muss er auch wohl einen langen Weg machen. Ja, sag das doch nicht so dramatisch, Heini. Wollen wir ihn hier begraben? Nein, er wird auf Cobblestone begraben werden. Nehmen wir ihn mit. Doris, trag du ihn. Na ja. Nein, ist das ja vielleicht doch nicht so schlimm, dass wir ihn los sind. Nun habe ich ein ganzes Zimmer für mich allein. Ich glaube, der Wein ist dir nicht so gut bekommen. Oder war es doch der Sekt? Nee, ja. Stell mal den Whisky weg. Nimm den Gin gleich mit. Nein, ich möchte den Whisky noch haben. Ach, bin ich glücklich. Immerhin, wir sind auf dem Heimweg. Mathilde, wäre es nicht vielleicht besser, wenn du dich jetzt schlafen legst? Wieso? Ich werde gerade munter. Komm, Heini, wir tanzen. Nix da, ich muss jetzt erst mal Flaschen wegstellen. Nein, die bleibt hier, die will ich haben. Ich trinke noch was. Weg mit dem Zeug. Mathilde, bitte leg dich jetzt schlafen. Du bist ja jetzt nicht in einem aushaltbaren Zustand. Ja? Rottika ist auch in keinem guten Zustand. Hallo, Doris. Ja? Wie wär's, wenn du mir mal hilfst, jetzt die Landevorrichtung langsamer anfahren zu lassen? Ich leg mich jetzt hin. Na, sag ich ja die ganze Zeit. Hm? Raus, ich will Ruhe haben. Ja, wir gehen ja schon. Durst! Na, du hast jetzt genug getrunken. Trotzdem Durst. Jetzt kriegst du nichts mehr. Jetzt gib erstmal die Weinflasche her. Ich! Die wird weggestellt. Was bist du grausam zu mir? Du bist nicht mein Freund. Ich war immerhin der beste Freund von Ottokar. Siehst du hier dieses Messer? Ja, das sehe ich. Ich bin ja nicht blind. Das würde ich benutzen, um an den Wein zu kommen. Du wirst mir nichts tun. Ich war schließlich der Freund von deinem Mann. Aber du bist nicht mein Freund. Auf jeden Fall wirst du es nicht benutzen. Jetzt gib die Whiskyflasche auch noch her. Gib mir den Alkohol. Nix. Ich habe dich gewarnt. Das wirst du nicht tun. Ich bin unschuldig, weil ich dich gewarnt habe. Du wirst mich nicht erstellen. Du wirst mich in Ruhe. Du wirst es nicht kriegen. Ja. Au. Was ist los? Heini, was ist mit dir los? Was machst du denn da? Heini! Du kannst du vergessen. Heini, hallo. Raus. Schau doch mal seinen Rücken an. Da steckt was dran. Du hast ihn umgebracht. Nein, ich habe überhaupt keine Schuld. Ich habe ihn nämlich gewarnt, musst du wissen. Er wollte mir den Wein nicht geben. Dumme Kuh. Ach was. Ich bin hier erstmal raus. Wein, Whisky, Gin. Cognac! Jetzt kann ich meine Trauer ertränken! Endlich wieder auf dem Lauf, Griffiths Town Hall! Wie schön wir es uns wieder renovieren haben lassen! Ha, ein paar Briefe sind angekommen! Wir waren mir so unglücklich, meine Liebe! Oh, die Testamente! Die Antwort auf unsere... Der Antwort? Auf unsere Bitten. Ja, sie sind geschickt. Moment, ich muss sie aufnehmen. Bisschen vorsichtiger könntest du schon sein. Wo es doch um Ottokar geht. Wessen Testament ist das? Ich hab grad Heinis. Alles mir! Naja, Ottokar ist ja mein Mann. Aber ich hab jetzt keine Kraft. Bitte, dann liest du mir das vor. Na, was du bekommst von ihm eine kleine grüne Kiste, die bei ihm im Schrank steht. Oh, fein! Und ich krieg sein restliches Vermögen. Ich guck erstmal in die Kiste. Ich hab alles, sie hat nichts. Alte Zeitung! Etwas geschmacklos, aber das war ja der Schritt immer unser Ottokar. Verdammt! Liebe Doris! Ja? Ich habe 20 Jahre meines Lebens mit Ottokar verbracht. Du wirst mir doch wohl... Viel zu lang. Doris! Du willst mir doch wohl meinen Anteil nicht vorenthalten? Ich kaufe dir die Zeitung ab, beziehungsweise die ganze Kiste. Für wie viel? Sagen wir für 100? Für 100? Bisschen alte Zeitung. Das ist das Beste, was ich noch für dich machen kann. Ich möchte ja nichts mehr. Und du willst meine Schwester sein? Mir wäre es lieber, du würdest tot sein. Ich gehe mal eben auf mein Zimmer und hol was. Und ich verstecke mich lieber mal hier hinterm Vorhang. Schau, hier habe ich ein Messer. Das Messer, womit ich auch schon Heini tötete. Moment, wo bist du denn? Vielleicht im Schrank. Nun. Ich bin hinter dir mit der Bratpfanne. Oh, weh. Ich wollte ja nur in die Küche gehen und uns Armbrot machen. Schmeiß das Messer weg. Nichts dergleichen werde ich tun. Dann kriegst du die Bratpfanne auf den Kopf.